Neulenkbach von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 10. Der Fehler. Mit verdutztem und unsicherem Blick starrte Herr S. sie kurz an. In seinem peripheren Blickwinkel bewegte sich etwas über das Display. Er wandte sich um und musste feststellen, dass seine Angaben gänzlich verschwunden waren. Ein möglicher Fehler oder ein Timeout vielleicht hatte seine bisherige Arbeit wohl zunichte gemacht. Betrübt stellte er für sich fest, dass es wohl oder übel galt, erneut zu beginnen. Ein Neuanfang, ja, flüsterte er leise zu sich selbst. Just wollte er den Zielort erneut eingeben, als das Mädchen anfing, wie von Sinnen zu kreischen. Ehe er sich versah, war die Hand Herrn S. auch schon ausgerutscht. Sein Arm schnellte zu dem Kopf der Sirene. Psch! War sein letzter Ausruf. Zwar wurde er sich seines Fehlers schnell bewusst und kämpfte um Selbstbeherrschung, aber unbeabsichtigt streifte sein kleiner Finger dann doch die Wange des Mädchens. Er schreckte zurück. Stille. Ende des 10. Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Musik.